Impronews Podcast, der Podcast von impronews.de. Ja, eine neue Ausgabe des Impronews Podcasts und in der anderen Leitung im fernen Hamburg ist der Guido Boyke und da freue ich mich sehr, dass wir uns jetzt mal sprechen. Hallo Guido. Ja, hallo, schön, dass ich heute hier sein darf. Ja, wer den Guido nicht kennt, und das werden vielleicht die ein oder anderen von euch sein, es gibt eine Webseite, die ihr mit Sicherheit alle schon mal gesehen habt, nämlich das Impro-WG. Mhm. Und das ist so ein bisschen dein Baby, oder? Ja, das habe ich vor 1000 Jahren, also genau waren es so vor 8 Jahren ungefähr, aus der Taufe gehoben. Und am Anfang war es halt wirklich nur so eine eigene Sammlung für mich, um ein paar Spiele so zu ordnen. Und ist dann automatisch immer größer geworden. Das heißt, die Idee kam dir also eines Tages, so ein Wiki ist erstmal eine gute Art, Sachen zu speichern. Ja, also ich hatte damals, ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, habe damals gespielt bei einer Gruppe Potpourri, die gibt es schon lange nicht mehr. Und wir hatten immer das Problem, dass wir innerhalb der Gruppe ein paar Sachen organisieren mussten, ne? Auftritte und so weiter, so wie das jede Gruppe muss. Und wollten irgendwie so ein zentrales Instrument haben, wo wir die Sachen niederschreiben können. Und weil ich auch jetzt beruflich IT mache, habe ich dann halt so ein Wiki aufgesetzt. Und da haben wir dann eigentlich unsere Auftritte organisiert. Und dann kam das so peu à peu, dass wir dann auch die Spiele, die wir gemacht haben, halt auch da reingeschrieben haben. So. Und ja, und irgendwann habe ich gesagt, so ja, eigentlich können wir das auch öffentlich stellen. Also zumindest die Spiele, ne? Und das habe ich dann gemacht und habe dann erstmal selber ganz viele Sachen geschrieben. Und dann haben sich andere angeschlossen irgendwann. Das ist dann irgendwann so gekommen, ne? Ja. Das war von der ersten Zeit her komplett auf MediaWiki schon? Mhm, genau. Das war also am einfachsten zu installieren. Also es ist die Software, die auch die Wikipedia benutzt? Mhm, genau. Ja, das kannst du halt, wenn du kannst bei 1&1 oder wo auch immer innerhalb von 20 Minuten installieren. Ne? Und das war halt, weil es halt für die Gruppenorganisation war, musste es halt irgendwie schnell gehen. Deswegen habe ich MediaWiki genommen. Das war kein großer Plan dahinter. Ja. Und dann wuchs das so organisch vor sich hin, sage ich jetzt mal. Das heißt, es gab dann deutschlandweit ein paar Leute, die was eingetragen haben. Mhm. Hat sich so ein bisschen rumgesprochen. Wie war da so der Verlauf? Ja, also ich habe das am Anfang gar nicht so richtig verfolgt. Ne? Das war, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, vielleicht die ersten 100 Artikel oder so selber geschrieben. Und dann hat man konnte sich da ganz frei anmelden und da haben die ersten Leute was geschrieben und dann auf einmal war dann der Klaus aus Kassel, der hat dann wirklich massiv dazu beigetragen, über Jahre hat er dann sehr viele Artikel geschrieben und kam aber auch so von anderen Leuten immer mal sowas nebenher, ne? Und dann fingen wir dann an, das auch so ein bisschen zu sortieren. Ja, eine Startseite zu machen. Ich glaube, das gab es am Anfang auch noch gar nicht. Und da war das so ein bisschen organisierter. Ne? Ein bisschen. Dass man auch nicht Artikel oder Spiele doppelt drin hat. Ne? Dass man geguckt hat, das zusammengeführt hat, Weiterleitung eingebaut hat und so weiter. Mhm. Aber im Grunde haben wir da nicht viel gemacht. Das ging alles durch Google. Leute haben halt irgendeinen Begriff gesucht im Pro-Theater und haben dann das Wiki gefunden. Und ja, dann gab es jetzt ja einen großen Relaunch. Mhm. Im Grunde zum Jahreswechsel, oder? Am 1.1., ja. Ja, ich hatte mir schon jahrelang vorgenommen, das Wiki neu zu machen. Und jetzt bin ich gleichzeitig auch Ruby on Rails Entwickler und hatte parallel den Wunsch, auch mal irgend so eine eigene Software zu entwickeln. Das gibt's ja auch alles. Es gibt ja alles Mögliche schon, aber Wikis gibt's in Ruby und Rails noch nicht so viele. Und da habe ich gedacht, das ist ja eine gute Gelegenheit. Dann könnte man ja das Impro-Wiki in Ruby und Rails neu aufsetzen. Und dann hatte ich Ende letzten Jahres ein bisschen Zeit und habe mich dann hingesetzt und das mal runtergeschrieben. und dann das alte Impro-Wiki von der vom Media-Wiki importiert. Genau, was wahrscheinlich irgendwie eins der größeren Aufgaben da dran ist, ne? Die ganze Datenbasis benutzbar zu halten und rüberzuholen. Nee. Naja, war gar nicht. Also das Importieren ging super schnell. Also das hat, weiß ich nicht, einen halben Tag. Das Wiki selber zu programmieren, das hat am längsten gedauert. Oh, okay. Ja, das habe ich, weiß ich gar nicht, insgesamt vielleicht 3 Wochen oder so dran gesessen. Ja, und ich persönlich finde, es ist super schön geworden. Also ist ein echter Genuss, das zu benutzen. Ah, danke. Es ist übrigens auch, ich habe noch mal so einen Arschtritt gekriegt, als ich euren Podcast gehört habe. Ja? Ihr habt ja mal eine Sendung gemacht über das Wiki. Mhm. So, und dann habt ihr auch so ein bisschen gesagt, was euch nicht so gefällt und so, das war auch alles richtig. Und da habe ich gedacht, naja, jetzt wird's mal Zeit, ne? Also, wenn es schon so auf den Tisch kommt, muss ich mal wirklich ran. Und dann habe ich auch gesagt, dann mache ich es jetzt einfach. Also, es war auch ein bisschen durch eure Sendung. Also, ja, das ist ja sehr schön, das werde ich dem Thomas gleich mal erzählen, der wird sich da freuen. Ja, kommen wir einfach mal so zum Inhalt. Was findet man denn jetzt genau im Impro-Wiki? So, oder was ist denn eigentlich die Idee da dran, was da hin soll? Ja, so also momentan findet man also alles Mögliche an Aufwärmübungen, an Spielen, auch an normalen Übungen. Das ist ja oft so fließend, ne? Was ist ein Spiel, was ist eine Übung? Das kann man gar nicht mehr so sagen. Dann eine Reihe von Vorschlagslisten, eine Liste aller aktuellen Impro-Gruppen. Ich würde auch sagen, das ist so die aktuellste Liste an Impro-Gruppen, die es so gibt in Deutschland. Weil die Leute sich halt auch selber eintragen können. Ne? Na, vor allen Dingen auch wieder austragen. Das ist ja genau. Also, Listen haben ja immer den Nachteil, dass sie schnell outdaten. Genau. Also ich finde es aber auch schön, wenn Leute eine Gruppe, die sich auflöst, auch eintragen. Dann müssen sie nur aufschreiben, dass sie dabei schreiben, dass sie sich aufgelöst hat, um so eine, wie soll ich sagen, ja, so eine kleine Historie irgendwie zu haben, wie der Verlauf von bestimmten oder wie der Werdegang von bestimmten Leuten ist. Ne? Dass man sieht, er ist da gespielt und dann da und dann da. Und ich meine, es ist ja normal, dass sich Impro-Gruppen auflösen. Ja. Die wenigsten überstehen ja 4-5 Jahre. Ja, also ich habe auch, in den Berliner Sektionen gibt es auf jeden Fall ehemalige Gruppen, da werden die dann einfach rein verschoben, das heißt, die werden nicht gelöscht. Finde ich auch sehr charmant, so, genau, dass man einfach gucken kann. Wie viele Gruppen haben sich da inzwischen schon mit einer eigenen Seite? Nicht so viele, ne? Das ist nicht so viele. Ich glaube, das kapieren noch nicht alle. Oder trauen sich nicht oder so, dass man wirklich für die eigene Gruppe eine Wiki-Seite anlegen kann. Man kann wirklich einfach für seine eigene Gruppe eine Impro-Seite anlegen, dann sagen, wer ist das Ensemble. Man kann auch für die Spieler eine eigene Seite anlegen. Also man muss jetzt nicht Johnston sein, um die Erlaubnis zu haben, einen eigenen Impro-Wiki-Eintrag zu haben. Das kann auch Lieschen Müller sein. Also das ist... Das ist auch ein Grund, warum es das Impro-Wiki gibt. Ja, das wird nicht so restriktiv wie die Wikipedia gehandhabt, dass der Löschanträge sofort. Ja, genau, ist nicht relevant. Also ich glaube, da ist eigentlich erstmal alles relevant. Ja, und da kann jeder reinschreiben, wie sein Werdegang ist, wo er Workshops gemacht hat, seine eigenen Ideen zum Impro-Theater von mir aus auch. Im Grunde können die Leute das erstmal verwenden, wie sie wollen. Und können dem Ganzen auch so eine neue Richtung geben, wenn sie möchten. Ne? Also das wird durchs Benutzen gibt es die Richtung vor. Ja. Also fast eine Art lebendes Objekt. Wenn das so genommen wird, dann soll das so sein. Ne? Also ich habe da nicht vor, da jetzt zu viel zu regeln irgendwie. Ja. Ich habe zwar noch vor, einiges an Funktionalitäten reinzupacken, das sehe ich auch eher meine Aufgabe, so im technischen Bereich, ne, und nicht im redaktionellen, weil das einfach schon genug Zeit in Anspruch nimmt. Ja, ich glaube, man hat relativ klare Idee, was Spam ist und was man rausschmeißt und alles andere, ist dann, was Impro-relevant ist, bleibt dann drin. Genau. Also ich habe jetzt sowas wie Kategorien reingebaut. Dadurch kann man schon so eine kleine Struktur geben, obwohl die Kategorien eigentlich eher so eine Navigationshilfe darstellen, als dass das jetzt wirklich eine feste Kategorisierung sein soll. Später soll es mal möglich sein, dass man nicht nur vielleicht einen Wiki-Eintrag zu seiner Gruppe erstellen kann, sondern dass man auch Accounts für die Gruppe erstellen kann, so ein bisschen wie es bei Facebook ist. Dann kann man ja auch für seine Infogruppe eine eigene Seite erstellen, die dann auch Termine und sowas haben kann oder Workshops, ja, dass man die da eintragen kann. Fände ich schon gut, wenn es sowas gäbe im ImproWiki, aber halt nicht als Wiki-Inhalt. Ja, weil ein Auftritt hat ja als Wiki-Inhalt nichts zu suchen, sondern das ist ja eher so was ganz anderes. Ich glaube aber, dass es dem ImproWiki ganz gut tun würde, wenn es auch mehr aktuellen Bezug hätte, weil es dann einfach mehr Leute auf die Seite lockt. Ja? Und es gibt zum Beispiel auch im deutschsprachigen Raum eigentlich kein Forum mehr, wo Leute sich treffen. Das sieht man daran. Das geht nur bei improtheater.de oder ist das schon weg? Nee, das ist noch da, aber ist eigentlich tot, würde ich mal sagen. Mhm. So, da ist ja alle Vierteljahr mal ein Eintrag. Die Leute benutzen einfach Facebook. Ja. Ja. Nur bei Facebook hat man halt den Nachteil, du hast halt deinen Stream und du packst oben rein und dann rieselt das nach unten durch und nach 4 Wochen ist es dann weg. So. Und manche Dinge wären vielleicht auch sinnvoll, wenn man die länger sehen könnte, aber keiner scrollt so weit runter bei Facebook. Das ist dann einfach weg. Mhm. Und dafür wäre so eine Mischform aus so einem Stream und vielleicht einem Forum vielleicht ganz sinnvoll. Ne? Wenn einer zum Beispiel was organisieren will, eine Tour organisieren will oder so eine Impro-Tour oder will vielleicht, was weiß ich, sowas wie ein Showkonzept, wo mehrere Mannschaften dran teilnehmen oder sowas wie, habe ich jetzt gesehen, auf Facebook, da hat einer wollte Setcards machen für Impro-Theater. Und ja, der hat das einmal reingeschrieben, hat auch sofort 20 Beiträge gekriegt, aber es rutscht dann wieder nach unten. Und wenn er nicht selber wieder einen Beitrag schreibt, dann hüpft es auch nicht wieder nach oben. Ne? Und das wäre dann so ein klassischer Forum-Eintrag. Ne? Mhm. Ja, Forum klingt irgendwie so ein bisschen antiquiert. Ja, so ein Blackboard. So, mhm. Von mir braucht es so keinen Namen haben. Du kannst dir das ja auch so vorstellen, dass man zum Beispiel wie bei Facebook einfach Postings absetzt und diesem Posting noch eine Kategorie oder einen Tag mitgibt. Und dann hast du halt sowas wie so ein Forum, was dann sozusagen nach Tags sortiert. Ja? Du sagst dann einfach, wenn einer dann sowas hat wie hat einen Tag-Workshop, dann wird das damit aufgenommen. Also prinzipiell glaube ich, dass das auch wahnsinnig hilfreich ist. Was wir allein für Mühe reinstecken, keine Ahnung, die deutschsprachigen Festivals, die Termine uns irgendwo zusammenzupopeln, weil die niemand auf die Webseiten bei denen, also nicht mal auf ihre eigenen Webseiten schreibt, sondern irgendwo nur auf Facebook, Twitter oder wo auch immer. Das ist schon ein bisschen so fast unbegreiflich, aber die Leute sind nicht unbedingt sehr aufmerksam in der digitalen Welt. Und ist ja auch verständlich. Also man muss sich ja auch nicht zwingend damit viel beschäftigen wollen. Naja, also die meisten schreiben es einfach direkt bei Facebook rein. Ne? Also das haben die schon kapiert, so dass das macht man einmal schnell und bringt auch relativ viel. Und wenn man sowas in so eine eigene Plattform bringt, dann kannst du das eigentlich nur machen, indem du sozusagen sagst, wenn du es hier einträgst, wird es automatisch auch auf Facebook gepostet. Und damit auch man so auf alle relevanten, vielleicht anderen Sachen. Also vielleicht auch, könnte man auch, warum nicht? Ne? Dass man eine Schnittstelle auch, jetzt wie jetzt bei Impro News zum Beispiel, dass man dann auch sagt, so, es wird dann auch da gepostet oder so. Ja. Dass man auch wirklich so Mehrwert spürt. Aha, ich muss es nur einmal eintragen und dann wird es für mich verteilt. Genau, also wir machen uns ja auch gerade noch so Gedanken, was wir an Impro News verbessern und wie wir noch schneller und präziser Infos reinkriegen und die vielleicht auch nicht alle dann so diesen redaktionellen Artikelcharakter haben müssen. Mhm. Deswegen, also da geht bestimmt noch einiges, um da zusammen was Schickes zu bauen. Ja, also gerade auch, ich denke, bei Impro News, ich weiß nicht, wie schnell ihr so einen Artikel schreibt. Also wenn ich selber schreiben würde, dann dauert es immer relativ lange, ne? Und ich glaube, da sehr viel Arbeit da drin steckt, jedes Mal so einen Abriss da zu schreiben. Und leider versinken die Sachen dann ja auch irgendwann. Ne? Bei manchen Dingen ist es okay, wenn es dann irgendein Festival ist, man hat einen Bericht darüber, dann ist das irgendwann nicht mehr interessant. Aber wenn einer was Grundsätzliches schreibt über irgendeine Spielform, dann wäre es ja schon schöner, wenn es dann irgendwie ja nicht so weg ist. Ja, genau. Es gibt halt so Long-Term-Content, der einfach ein bisschen zeitloser ist, und dann gibt es eben diese klar zeitgebundenen Sachen und dann eventuell sowas wie Workshop-Ankündigungen, die quasi überhaupt keinen Mehrwert später haben oder fast keinen. Hm. So. Also eigentlich müsste man auch sowas haben, wenn es im Wiki sowas gibt wie, was weiß ich, eine Wiki-Seite über Moderationstechniken und ihr habt sowas bei Impro News, dann müsste man das eigentlich irgendwie miteinander verdrahten. Ne? Mhm. Dass man sieht, da hat doch jemand mal was drüber geschrieben, interessiert mich ja gerade, sonst wäre ich ja nicht auf der Wiki-Seite. Ah, da gibt es noch einen Blog-Eintrag. Ja, aber das könnte man ja generell, glaube ich, jetzt schon machen, oder? Dass man da unten irgendwie so ein paar Links weiterführende Angebote im Netz. Ja, kann man schon machen, aber ist jetzt momentan sehr viel Handarbeit. Ne? Mhm. Stimmt, dass man also Vorschläge gleich kriegt oder so. Ja. Über Tags irgendwie, keine Ahnung. Ja, was sind denn so noch, wir sind ja jetzt schon fast in Richtung Zukunftsausblick. Was sind denn so die großen Sachen, die du dir mit dem Impro-Wiki vornimmst? Oder? Ja, also es ist zum einen, ne, das ein bisschen zu erweitern, was tagsaktuellen Content angeht. Weil ich glaube, wenn die Leute so ein bisschen mehr gewohnt sind, auf die Seite zu gehen, dann schreiben sie auch vielleicht mal was. Das ist so die Hoffnung, zumindest, dass es bei einigen so ist. Und dann vielleicht auch, weil ich sehe bei Facebook, dass es wirklich in sehr vielen Ländern Impro-Spieler gibt. Es gibt noch gar keine Impro-Seite, die international ist. Entweder sind die auf Englisch, ja, oder klar, dann gibt es dann halt auch noch ein bisschen auf Französisch. In manchen Sprachen gibt es gar nichts. Mhm. Also man wird nichts finden in Norwegisch, nicht? Weil es wahrscheinlich auch so wenig Impro-Spieler in Norwegen gibt. Aber immerhin haben die auch eine eigene Bühne in Oslo, wo nur Impro gespielt wird. Okay. Das sollte man nicht denken. Aber, und Finnland hat zwei große Festivals, also auch da in Skandinavien geht was. Aber sehr wenig Gruppen, ne? Also du kannst die, es sind natürlich, da leben auch wenig Menschen, ja. Aber so etwas wie, dass es Impro-Wiki halt auch auf verschiedenen Sprachen gibt halt, ne? Ich fange jetzt mit Englisch an, das habe ich eröffnet. Mich haben aber auch schon Leute angesprochen, dass sie mich unterstützen wollen, das auf Italienisch zu machen. Dann gibt es noch ein Wiki auf Schwedisch. Mhm. Und da überlegen wir, ob wir das beides nicht zusammenlegen, dass der schwedische Inhalt auch in das Impro-Wiki kommt. Ja, das ist dann erstmal genug. Also wenn das dann abgeschlossen ist, dann kann man sich dann wieder Gedanken über Weiteres machen. Ja, aber klingt ja schon mal echt super spannend. Ja, na, ich fahre dieses Jahr noch nach Dänemark auf ein Festival, da kann ich immer ein bisschen Werbung machen. Bei den Nordlichtern. Vor allen Dingen, dann hast du mehr die Chance auch mal, wenn es dann, es ist schon so, dass bestimmte Dinge in anderen Ländern anders gemacht werden. Und wenn man das an einem Ort hat, dann ist zumindest die Chance höher, dass du auch davon Wind kriegst. Auch wenn es jetzt in Schwedisch geschrieben ist, ne, dann ist es natürlich schwierig. Aber es gibt halt Leute, die Deutsch und Schwedisch sprechen. Und vielleicht hat dann auch mal einer Bock, den einen oder anderen Artikel zu übersetzen. Mhm. Und die Chance ist viel, viel höher, wenn das unter einer Software ist, als wenn das ja irgendwo ist. Ne? Da kommt ja keiner auf die Idee, dann zu sagen, ach, ich übersetze mal was und pack das mal auf irgendeine andere Seite. Das macht ja keiner. Ja, stimmt. Ja, ich bin gespannt, was da so noch passiert. Hattet ihr eigentlich mal sowas wie ein Stammtisch oder irgendwie so, dass man sich im Realleben mal getroffen hat, die Leute, die vielleicht am meisten da so geschrieben haben? Nee. Also ich kenne den Klaus auch, der bei weitem am meisten geschrieben hat. Wir kennen uns nur über das Internet. Haben uns noch nie getroffen. Ja, dann grüßen wir den jetzt wenigstens mal hier. Ja. Hallo Klaus. Hallo Klaus, hau rein. Zieh. Nein, wir müssen noch wirklich ein paar mehr Autoren finden, die selbst wenn es irgendwann ist das Thema ja auch durch, so von dem, sagen wir mal, von der lexikalischen Erfassung her, ne? Aber manche Dinge sind auch nur sehr kurz abgehandelt und dann könnte man viel, viel mehr zu schreiben. Also, Ja, wie ist denn das generell, wenn so Diskussionssachen sind, bildet man dann alles da drin ab? Ja, es ist so, gut, dass du das ansprichst. Also sowas wie Diskussion habe ich noch nicht eingebaut. Ja, das ist auch, steht auch noch auf meiner To-Do-Liste an Features. Ich habe es deswegen noch nicht eingebaut, weil es im alten Media-Wiki gar nicht benutzt wurde. Da gab es irgendwie nur drei Diskussions-Threads irgendwie. Und das war's. Über 5 Jahre. Und da habe ich gedacht, da ist nicht so die Priorität. Nee, also ich finde es auch im Media-Wiki, da ist es halt sehr versteckt, nochmal auf einer eigenen Seite. Das ist so off-topic. Weiß ich nicht. Aber vielleicht, dass man bestimmte Sachen markiert oder irgendwie kennzeichnet. Meinung 1, Meinung 2. Keine Ahnung, wie man. Wird ja wahrscheinlich auch nicht so häufig vorkommen. Das ist ja eher so ein Kantenfall. Nee, ich glaube, man müsste dann schon zu bestimmten Dingen Leute aktiv fragen. Also man müsste dann wirklich sagen, was denkst du zum Thema Publikum wahrmachen? Ja? Also soll man die aktiv mit wahrmachen oder nicht? Und was spricht dafür und was dagegen? Und dass man sich dann vielleicht auch zwei verschiedene Positionen sucht und was dazu schreibt. Dann geht es schon Richtung Blog eigentlich. Ne? Mhm. Aber ja, wäre zumindest interessant, weil was jetzt Publikum ist und was Moderator ist und so, ja, okay, dann hat ja jeder sowieso eine gewisse Vorstellung, aber die interessanten Sachen gehen ja eigentlich dann über so eine lexikalische Erfassung hinaus und naja, wie gesagt, man kann das ja auch verbinden, ne? Sowas wie, sowas Blogartiges mit dem Media-WG, ne? Muss nicht alles da drin abgefackelt werden. Ja, naja, und dann, also ich glaube sogar, dass es, gibt es nicht bei dem Improv Resource Center auch so ein Block, so eine Blockstruktur, die da nebendran ist? Ich glaube, irgendwie sowas haben die, oder die haben halt so ein paar Blogger noch dann mit dran. Okay. Aber das ist natürlich auch da, gibt es in Staaten so dermaßen viel mehr. Also allein Podcasts, was die da haben zum Thema Improv, ist irre. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man sowas, also wenn man sowas hat, dass Gruppen sich anmelden können und dass User sich anmelden können, warum soll man nicht auch, könnte man da auch Blogbeiträge schreiben oder so, ne? Also ich bin da für jede Schandtat offen. Ich habe ja selber ein Interesse daran, diese Software weiterzuentwickeln. Aber wie gesagt, ich werde keine eigenen Blogbeiträge schreiben. Mein Interesse ist eigentlich, ich möchte auch, wenn ich dann nochmal die Zeit habe, das Ganze Open Source stellen und diese ganze Wiki-Software freimachen und die eigentlich entwickeln. Also was jetzt dann redaktionelle Arbeit angeht, das ist dann wieder so viel Arbeit, du kannst nicht beides machen. Ja. Ich habe ja auch noch ein normales Leben. Das ist ja alles Hobby, ne? Also das ist alles kostenlos und kriegt nichts dafür. Apropos normales Leben, wie ist denn dein Spielerleben so? Wo hast du denn angefangen? Machst du noch Impro weiter? Ja, ich habe also angefangen habe ich, das muss irgendwie so gewesen sein, so um 2000 herum. Ich habe mal war in so einer, mit so einer Jugendgruppe weg und dann hatten wir da so eine Theater-AG. Ja, da habe ich mitgemacht. Habe ich gedacht, boah, das hat doch so viel Bock gemacht. ich würde gern Theater spielen. Und dann habe ich im Internet geguckt, wo gibt es denn Theatergruppen? Und da stand da Impro-Theater. Ja, bin ich dann dahin. Die haben gesagt, ich kann mitmachen. Da habe ich gedacht, oh, das ist ja super. Mache ich da mal mit. Und ich wusste überhaupt nicht, was Impro-Theater ist. Und ja, war auch sehr erstaunt. Ich war auch ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Ja, und da habe ich dann da ein bisschen mittrainiert und habe dann irgendwann mal einen Kurs, meinen ersten Kurs gemacht. Das war bei dem Holger Voss in Dortmund. Der ist Mitglied von Emscherblut. Mhm. Der macht eigentlich auch so viel zu Clown-Geschichte und so. Ein super lustiger Typ. Ja, und der macht die so, klassisch unterrichtet der, so wie man Anfänger unterrichtet im Impro-Theater. Ja, und dann gab es einen Kurs an der Uni Bochum. Gudrun Gerland hat den geleitet. Ja, und dann haben sich echt so 15, 12 Verrückte waren wir, getroffen und haben wirklich Impro gespielt. Und das hat richtig super geklappt. Ne? Also es war, manchmal ist das ja so, da treffen sich Menschen und das klappt so, ist wie Arsch auf Eimer. Mhm. Und so war das da. Und dann haben wir sehr schnell Gruppennamen gefunden. Das war dann dieses Potpourri. Und haben Auftritte gemacht und das war so richtig, ja, wir waren da noch relativ jung, ne? Die waren alle so von 18 bis 24 oder so. Und ja, sehr wenig verkopft und sehr spielfreudig. Das war ganz cool, ne? Ja, das haben wir dann ein paar Jahre gemacht, sind in Dortmund, Bochum, so im Ruhrgebiet aufgetreten. Und nach ein paar Jahren war das halt nicht mehr so cool. Haben wir uns zerstritten und sind auseinandergegangen. Ein Teil gibt es immer noch, die heißen Highlight. Die spielen in Bochum. Der Hai mit den zum Zubeißen, oder? Wahrscheinlich. Genau. Ja, genau. Und Light. Mhm. Ja, genau. Und der andere Teil, das war da war Nadine Merker und ich. War das Duo angeeckt. Und ja, da hat sich schnell ausgeeckt. Ich bin dann irgendwann nach Hamburg gegangen, beruflich, und habe dann erstmal nicht mehr gespielt. Und dann habe ich mal einen Kurs gemacht bei der Steifen Brise. Und dann habe ich gemerkt, so, ach ja, eigentlich macht das ja doch Bock. Und habe dann bei Impro-Theater Leistenbruch angefangen. Bin dann aufgenommen worden da in die Impro-Gruppe und habe da ein paar Jahre gespielt. Bis vor 2 Jahren. Dann bin ich ausgetreten aus der Gruppe. Hab mit dem Josef zusammengespielt. Wir haben Duo gemacht. Das hat auch super geklappt. Ja, und jetzt, wir haben beide Familie. Ne? Und jetzt haben wir ein bisschen weniger Zeit, ein bisschen mehr Arbeit. Und ich bin jetzt nur noch in einer Trainingsgruppe momentan in Hamburg, die nicht auftritt. Aber es ist doch schon ein relativ bewegtes Impro-Leben. Aber gut, mit jetzt 14 Jahre, wenn es dann jetzt, ist natürlich auch schon eine Zeit. Ja, waren auch mal so 2-3 Jahre Pause dazwischen, ne? War nicht durchgängig. Aber ja, sammelt sich so, ne? Hast du denn auch viele Beiträge aus dem Impro-Wiki rübergenommen zu deinem Spiel? Oder gab es etliche Sachen, die dich so, wow, das will ich probieren? Also selber praktisch wenig. Wenig. Ich hätte noch ein paar Dinge, die ich noch aufschreiben müsste. Also die, aber selber jetzt, ich habe ja die meisten Sachen entweder mitgeschrieben oder dann sofort mitgelesen halt, ne? Ja. Eigentlich nicht. Es ist. Ich glaube auch, dass es so so ganz neue Dinge, und das fehlt auch dem Impro-Wiki noch, da reicht nicht nur eine Beschreibung, eine textliche Beschreibung, sondern da brauchst du eigentlich ein Video dazu. Mhm. Du brauchst ein Video, weil wenn etwas wirklich neu ist, also ich sehe das Wiki für mich dann eher so als so wie so eine Stichwortliste, ne? Dass man nochmal, was gab's da nochmal? Ah ja, zack, zack, zack. Das ist zum Beispiel auch noch eine Sache, die ich dazu bauen möchte, dass man sich wie soll ich sagen, so wie so eine Kladde anlegen kann. So eine Merkliste. Mhm. dass du halt sagen kannst, so ja, hier Merkliste 1, dann kannst du deine 10 Sachen da reinschreiben und schreiben und kannst sie dann als PDF ausdrucken und kannst das dann mitnehmen für deinen Auftritt oder für deinen Übungsabend oder so. Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, das hätte mir in der Vergangenheit oft geholfen, weil ich das immer wieder neu zusammenstellen musste, aus dem Kopf. Also so ist das Wiki für mich eigentlich eher, das ist eher so ein Nachschlagen. Ja. Als Inspiration für neue Sachen eher nicht so. Weil, wie gesagt, also man muss es oft sehen, damit man sieht, wo eigentlich der Schwerpunkt ist von einem Spiel oder einer Form. Und ja, oder man muss es sehr, sehr, sehr ausführlich beschreiben. Ja, aber das finde ich auch immer schwierig. Sobald man es gesehen hat und im Kopf hat und dann nachlesen kann, hat man diesen Anker, dann ist es einfach. Deswegen, ich finde Videos auch cool, ne? Aber das könnte man nur realisieren mit YouTube-Videos, weil ich werde jetzt nichts programmieren, wo man selber Videos hochlädt und kodiert und das kostet auch alles mit. Ist auch schwierig dann zu finden. Das Schöne ist an YouTube natürlich, dass da wirklich wahnsinnig viel Content auch schon da ist. Den müsstest du ja sonst auch nochmal neu konvertieren und so. Das ist ja voll, richtig. Ja. Und das kriegt man nicht kostenlos. Ja. Es ist halt so eine rechtliche Geschichte, ob man das mit YouTube machen möchte oder nicht. Das müssen dann die Gruppen selber wissen, ob die AGBs von YouTube unterschreiben möchten. Ja, aber das wäre noch eine sinnvolle Sache. Ich würde es dann auch so machen, die werden dann auch nicht unter dieser Share-Alike-Lizenz. Soll ja keiner gezwungen werden, wenn er dann ein Video da zur Verfügung stellt, dass es dann auch unter dieser Lizenz ist. Also bei Videos sollte man da schon eine Ausnahme machen. Ja, die Wikipedia ist ja da relativ strikt. Also bei Grafiken sagen ja alles, was nicht Public Domain ist, fliegt wieder raus. Ja, ich glaube, es wird wahrscheinlich schwierig sein, wenn man mal ein Video für den Crumbs drin haben möchte oder so, die zu überzeugen, dass es dann, dass sie da bestimmte Rechte abgeben. Ja, also wobei ja keiner von den Impro-Leuten die Show jemals wiederholen will. Also im Grunde ist es ja nur Werbung. Aber ja, wie auch immer, Rechte sind Rechte. Ja. Also vielleicht voll, oder ich kann mir schon vorstellen, es gibt ja, ich glaube, der Johnston ist ja eher so ein bisschen restriktiver, was sowas angeht, ne? Der würde es nicht haben wollen, vielleicht. Dass es da auf einmal unter so einer Common-Lizenz läuft. Ja, ich finde das auch, also wenn jetzt jemand Workshops oder sowas mitfilmt, fände ich schwierig, tatsächlich auch. Aber so jetzt so eine Show, eigentlich toll. Ja, Workshops kann ich auch nur empfehlen, dass man da wirklich alle Beteiligten fragt, ne? Und das möglichst nochmal schriftlich fixiert, damit es nicht nachher ist vielleicht, also ich würde es eh nicht machen, dass man bei einem Training, dass man so normal abhält, dann die Kamera mitlaufen lässt, um es nachher zu veröffentlichen, weil ja, dann spielst du vielleicht doch mit gezogener Handbremse, ne? So. Also ich würde es nicht wollen. So. Wenn einer sagt so, wir möchten jetzt hier ein Video drehen und das soll nachher auf dem Impro-Wiki drauf und so, dann wäre das okay. Also dann, um irgendein Spiel vorzustellen und zu erklären oder so. Das fände ich eine gute Idee. Aber das ist jetzt eigentlich ja nicht so aufwendig. Also da könnten ja auch mal ein paar Gruppen vorspringen. Und in einem Training ein Spiel irgendwie erklären vor einer Videokamera ist bestimmt easy. Ja, und vor allen Dingen könnte man auch dann, um es so richtig rund zu machen, könnte man dann auch zu zeigen, wie es nicht geht. Also, das ist ja auch oft so, zu zeigen, wie es geht, aber auch zu zeigen, ja, okay, so und so klappt es halt nicht und das ist der Fokus, ne? So einen Klatschkreis macht man nicht, um die Luft warm zu klatschen. So, er hat so eine bestimmte Bedeutung, ne? Und das könnte man dann halt auch wirklich dann zeigen. Und Gruppen könnten das als Werbung nutzen. Also es ist ziemlich günstige Werbung. Ja, dann können wir hier gleich mal einen Aufruf starten. Schreibt nicht nur mehr Content, das sollt ihr auf jeden Fall auch tun, sondern macht auch noch Videos. Ja, das wäre cool. Ja? Also werden auf jeden Fall eingebunden. Ja, finde ich auf jeden Fall auch super spannend, hätte das auch gern als Tool. Ja, also das gibt's auch so noch nicht. Es gibt zwar auch schon so ein paar Erklärvideos auf YouTube, ne? Aber da gibt's auch viel komische Sachen. Ja, und insgesamt sind trotzdem nicht so viele Treffer. Also jetzt zumindest Impro-Theater, was ja dann der etwas bessere Suchterm ist. Sonst hat man halt relativ viel Musik. Ja. Da ist nicht so super massig viel. Das stimmt schon. Also Tor des Monats, da findet man mehr. Also, wir wollen mehr Impro haben als Tor des Monats zumindest. Ja, müsste doch eigentlich machbar sein. Ja, vor allem, weil es heute so einfach geworden ist, so ein Video zu drehen. Ne? Jeder hat ja ein Handy dabei. Also, ja. Und die Qualität ist gut. Ja, das ist auch schon fürs Internet annehmbar. Also reicht schon. Ja, was gibt's denn noch? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, das war schon viel, ne? Also. Ja, ich glaube auch. Wir haben ja erstmal schon mal zumindest ein Bild. Also was ich mir noch wünschen würde, ist vielleicht, also ich kann mir ja immer selber gerne Features ausdenken und so, was man da noch reintun kann. Aber vielleicht viel toller ist das, wenn ich auch von außen Input kriege, was dem Improwiki noch fehlt. Also ich habe auch schon von manchen Leuten was gekriegt. Ich sammle das dann und ich setze das dann auch um, ne, sobald es mein Zeitplan das so erlaubt. Aber ich bin da echt offen für Vorschläge und auch für unkonventionelle Ideen. Da gerade. Was wären denn die Wege, mit der man am besten in Kontakt zu dir treten sollte, könnte? Am besten ist per E-Mail. Da kann man im Improwiki, im Impressum steht meine E-Mail. Einfach da hinschreiben. Und ich antworte garantiert. Also. Man könnte auch noch eine Wiki-Seite anlegen. Feature Requests. Könnte man auch. Halt. Das könnte man auch. Dann gibt es ja noch eine Facebook-Gruppe. Ja. Oder eigentlich sogar zwei. Ne? Zwei mittlerweile. Deutsch und Englisch. Genau. Das ist so ein bisschen der Kanal nach außen. Da möchte ich dann immer so. Also, das ist auch der Klaus angelegt. Und mit dem wird es auch die. Impro-Wiki-Friends nicht geben oder Freunde nicht geben. Ja, und ich denke, das kann man ganz gut nutzen, um über Neuigkeiten dieser Impro-Wiki-Seite zu berichten. Ne? Weil es dann auch wirklich viele Leute so erhalten und darauf auch direkt ein Posting abgeben können. Genau, und ein bisschen kommentieren und sich austauschen ist ja auch immer hübsch, finde ich. Ja. Die ist halt nicht so super geeignet, um seine Shows anzukündigen. Passiert halt nur ab und zu, aber da gibt es eigentlich andere und bessere Optionen, auch in Facebook das zu tun. Aber gut, das wird wahrscheinlich immer mal sein. Also vielleicht geht das irgendwann mal auf Improwiki, ne, dass man das da machen kann. Aber ja, klar, dafür ist die Facebook-Seite sicherlich nicht so gut. Vor allen Dingen erreichten da die Leute eh bloß andere Impro-Spieler, die wahrscheinlich noch komplett in der Republik verstreut sind. Ja, also wenn, dann würde sowieso eher Sinn machen, Workshops oder so, ne? Mhm. Also wenn schon. Aber ist auch nicht der richtige Platz für Workshops, ne? Nicht, dass einer auf die falsche Idee kommt. Ja, find ich ja wahnsinnig toll zu hören, was da schon noch alles für Ideen im Hinterkopf sind. Und so. Und ja, wir können ja mal gucken, dass wir vielleicht irgendwas mal zusammen noch weiter mit auf die Beine stellen, das verknüpfen noch mehr die digitalen Welten. Ja, finde ich gut. Ich bin dabei. Cool. Und ich muss auch öfter mal wieder Artikel schreiben und so ein bisschen Sachen, aber ich mache auch ein bisschen was. Du machst ja schon. Also, ja. Du bist ja schon einer der Aktiven. Ach, okay. Ich glaube eher noch so ein schlechtes, die wissen, na gut. Echt? Nee. Ja. Nee. Ja, du betreibst die einzige News-Seite über Impro. Also ich du der Einzige, der das sammelt. Das ist ja schon mal was. Also, ja, naja, wir sind ja hier auch ein kollaboratives Blog. Da sind ja schon ein paar Leute da dran. Und ja, aber auch generell gibt auch da in Deutsch nicht so viel. Ist halt noch Dan Richter und Claudia und, und Thomas. Und dann hört es, glaube ich, auch schon fast auf. Dann gibt es noch Ui, Ui, Ui. Und dann Stefan Ziron macht noch ein bisschen über Impro-Musik, blockt manchmal, aber dann, glaube ich. Dann wird es dünn, ne? Ja. Überschaubar, sehr überschaubar. Da ist noch viel Platz. Ja. Ja, das meiste ist auch englischsprachig, ne? Also, vielleicht wird es da manchmal, wenn man mal das, gut, die meisten sprechen ja auch Englisch, ne? Aber vielleicht, dass man das ein oder andere übersetzen könnte oder so. Weil ich glaube schon, dass es mehr Interessierte gibt als die, die sich beteiligen. Also, ja, hast du so etwa eine Idee, wie viele Zugriffe ihr so habt? Oder ist das ein Geheimnis? Na, das ist sehr geheim. Ja, also es sind so ungefähr so 400 am Tag. Oh, wow. So, ja. Ja, es kommt schon ein bisschen was zusammen. Ja, aber ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial drin. Ja. Es sind nur Zugriffe aus Deutschland. Mhm. Österreich und Schweiz, ja, logisch. Ja. Aber wenn man das mal so weiterspinnt, wenn man das wirklich mehrsprachig macht, dann werden das viel, viel mehr. Und ich glaube auch, dass sich das gegenseitig befruchtet. Ja. Also die unterschiedlichen Sprachen. Ja, na dann. Ich habe jetzt nichts weiter, was ich dich da noch weiter löchern wollte. Vielen, vielen Dank für die sehr interessanten Sachen. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, total gerne. Und jetzt zum Schluss machen wir immer noch mal den Aufruf, schreibt mehr Inhalt. Genau. Dann, genau, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt jetzt 20 Artikel gelesen, dann vielleicht könnt ihr mal einen hinzutun. Genau, das wäre was. Als Bezahlung sozusagen. Ja. Ja, dann vielen Dank und ja, viele Grüße nach Hamburg. Ja, viele Grüße nach Berlin. Danke. Tschüss. Bis dann. Tschö. Impro News Podcast. Der Podcast von impronews.de.